Die Delegationen und Delegierten der Zuse-Ideologie-Studenten Organisationen, die zum Tag der Sonne in der TVRK weilen, besuchten am 16. April Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung. Zuvor besichtigten sie das 19. Kim Il-sung-Festival.